der Kälte des Alltags. Halte meine Hände hoch, ignoriere, was immer ein Mensch sagt, und frage mich, wie lange noch, wie lange noch kann das so weitergehen, wie lange noch kann man mich nicht verstehen, wie lange noch kann es sein, dass Schlangen die Welt beherrschen? Wie lange noch kann es sein, dass wir sie nicht bemerken? Die Preise steigen in die Höhe. Man versteigert seine Seele auf dem nächsten Kettenkarussell. Hängt ein Mädchen. Ist sie ganz alleine. Niemand da, Geschwindigkeit bricht ihr die Beine. Die Haare haben sich verfangen in den Ketten, in den Stangen. Wieso ist sie nur reingegangen? Hat nicht länger mit Freunden rumgestanden. Ihre Clique steht da vor dem Kreisel und zelebriert die Dummheit ihrer selbst und die der ganzen Welt. Dünne Beinchen fliegen durch die Luft, landen in den Gläsern der Säufer nebenan. Man möge meinen, ihnen verginge die Lust daran, doch sie saufen und bestellen sich weiter. Fangen nicht einmal zu registrieren an. Die kippen und schaufeln und schöpfen und saufen. Sie machen kaputt, was sie einstmals erkauften. Sie leben von Schrott und schlafen Schutt. Alkohol frisst Gedanken, Gedanken fressen Wirklichkeit. Wirklichkeit wird nicht bedacht, bedächtig gegen Mächtigkeit. Ein Lachen auf den Lippen, Unverständnis. Das Mädchen an der Kette ist noch nicht bereit. Die Masse und die Menge sind schon viel zu breit. Es gibt doch nirgends ein Gewissen, das nach Gerechtigkeit schreit. Rote Haare gefärbt von warmem Blut. Das Urin der Säufer schwimmt wie vertriebener Sud. Die Gedanken sagen, wird irgendwann alles gut, aber weiter vorne erhebt sich das, was sie verdienen wird. Das Mädchen in vielen Teilen verteilt sich auf dem Platz, liegt hoch und tief und überall. Gesellschaft und ihrem alltäglichen Trott spielt ein jeder von euch da draußen jeden Tag auf neue Gott. Einige Tage später wird vielleicht ein Liter klingen und in die Familie der Gepeinigten die Trauer bringen. Schmale Münder tragen sie dann bis bloß schlimme Menschen, leere Sachen. Zieht eure Scham aus und beginnt zu beobachten. Sonst wird euch wie dieses Mädchen euer Schicksal einmal schlachten. Wenn die Zähne der Zeit sich in euer Fleisch schieben, werdet ihr bemerken, was es bedeutet zu lieben. Und niemand und kein einziger von euch kam jemals zu mir her, weder als ich es am meisten brauchte, noch als ich so tief in Trauer tauchte. Niemand von euch hat mir je geholfen, sprechen ging nur mit den Falschen, hab mich haltlos meintet frei zu sein, wenn ihr die Probleme auf mich habt projiziert. Glaubt mir, ich habe euch durchschaut, euer Handeln obduziert. Gesten und Mimik von euch und allen gar studiert. Soweit, dass ihr es langsam merken solltet, wenn ihr noch nicht sterben wolltet. Dies ist eure letzte Chance. Und vielleicht, ja, vielleicht habt ihr eine Möglichkeit, dieses letzte kleine Mal vom Tod abzuspringen.